Wir reisten. And we certainly had a wonderful time, wie die zukünftige Mrs. Lewis sich ausgedrückt haben würde. Wir waren 20. Die Welt lachte uns, da wir ihr entgegenlachten. Wie gastfreundlich erschien uns die Fremde. Überall gab es offene Türen, freundliche Gesichter. 2 Jahre später, zur Zeit der großen Depression, hätten die amerikanischen Freunde uns wohl mit zugeknöpften Taschen und sauren Mienen empfangen. Aber 1927 herrschte noch Prosperity in den Vereinigten Staaten. Jedermann hatte Geld. Geschäft und Kultur florierten. Spielte nicht ein wohlwollend sattes Lächeln um die stolzen Züge der Statue of Liberty? Aus silbernem Nebel trat sie uns entgegen, die imposante Dame, mit majestätisch gerecktem Arm und mütterlichem Busen. Hinter ihr aber erschien eine Fata Morgana von schwebender Zartheit und titanischen Dimensionen, die Silhouette der Wolkenkratzer, die vielgerühmte und doch immer wieder erstaunliche, unglaubliche, überwältigende Skyline von New York. Dies war die Stadt, die ich von allen Städten nach oder neben Paris am meisten lieben sollte. Ich wusste es gleich, als wir vom Hafen zum Hotel Astor am Times Square fuhren. Wenn Paris die vollkommene Stadt des 18. und 19. Jahrhunderts ist, New York wirkte auf mich sofort als die vollkommene Metropole des 20., die Kapitale unserer Epoche. Es war eine neue Schönheit, fast gotisch mit ihren steil nach oben strebenden Konstruktionen und engen Perspektiven, die mich hier frappierte. Ein kühn experimenteller, nüchtern grandioser Stil, der mir den Atem benahm und mein Herz höher schlagen ließ. »Aber das ist kolossal«, brachte ich mühsam hervor. Wir waren jetzt auf der 42. Straße zwischen der 8. Avenue und Broadway, mit dem Blick auf das gewaltig getürmte, seltsam dreieckige, spitz zulaufende Gebäude der New York Times. »Nein, sowas«, flüsterte ich, »dass es so etwas gibt?« Es muss recht komisch geklungen haben, alle lachten. Ricky, der uns am Landungskai erwartet hatte, er sah verwilderter und zigeunerhafter aus denn je, und die lustigen, adretten jungen Herren, die das Haus Boney Liveright Incorporated und das Büro des Lecture Agent repräsentierten. Und dann im Astor brüllten die Journalisten vor Lachen, als wir ihnen erzählten, dass Sinclair Lewis uns vor der Reise gewarnt habe wegen der Prohibition. Ho, ho, ho, that's a good one. Und dass wir begierig seien, amerikanische Dichter kennenzulernen und Brooklyn Bridge und die Metropolitan Opera zu sehen und dass wir Zwillinge seien, Erika und ich. Twins? Now, isn't that delightful? Der Zwillingstrick war eine kecke Improvisation. Der Einfall war uns vor ein paar Tagen erst gekommen. Inmitten des Ozeans hatten wir uns die Überraschung ausgedacht. Der Erfolg übertraf unsere kühnsten Erwartungen. »The Literary Man Twins« war der fettgedruckte Titel, unter dem unsere Fotografien und Interviews in der Presse erschienen. Jedermann schien gerührt und entzückt, wenn wir unseres Zwillingstums Erwähnung taten. »Twins? How cute! How charming!« Wir waren ein spaßhaftes Doppelwesen, ein drollig impressives Wunderkind mit 2 Köpfen, 4 Beinen und einem Hirn voll europäischer Kapricen und ausgefallenem Wissen, full of continental wit and sophistication. Die literarischen Mannzwillinge stürzten sich in die Erforschung des kolossalen Labyrinths und lärmenden Mysteriums New York City. Wir wanderten von Harlem bis hinunter nach Wall Street, wo die sündigen Spekulanten an südamerikanischen Revolutionen und europäischen Bürgerkriegen schwere Dollars verdienen. Von der Chinesenstadt spazierten wir zum deutschen Viertel, vom Times Square fuhren wir in der unheimlich geschwinden Subway, Downtown oder Uptown Express, nach Brooklyn und der Bronx, wildfremden Riesenstädten mit eigenem Zentrum, eigener Atmosphäre, die aber doch mit Manhattan zusammen ein verwirrend kolossales Ganzes bilden. Wir fanden alles sehenswert und lustig. Der eilige Fraß in den lauten Cafeterias, so man sich selbst bedient, schmeckte uns ebenso gut wie die exquisiten Mahlzeiten in unserem Luxushotel oder im Hause von reichen Freunden. Leider gab es keine Colored People, keine Farbing unter den vielen Bekanntschaften, die wir während dieser ersten Wochen auf amerikanischem Boden machten. Das Rassenvorurteil, wenngleich an der atlantischen Küste sehr viel milder oder doch weniger auffällig als etwa in den Südstaaten, bleibt doch auch in New York stark genug, um einen sozialen Kontakt zwischen Schwarz und Weiß fast unmöglich zu machen. Abgesehen von diesem Manko aber, das ich schon aus moralisch prinzipiellen Gründen als störend und sogar beleidigend empfand, ließ unser Verkehr an Buntheit nichts zu wünschen übrig. Wir hatten Umgang mit feinen Leuten, mit Bohemians und schließlich auch mit einem gewissen Typ von raubeinigen, aber lustigen jungen Leuten, die in ausgefransten Hosen bei uns im Astor anrückten und unwahrscheinliche Mengen von belegten Broten zu sich nahmen. Diese immer hungrigen, immer zuversichtlichen und einfallsreichen Burschen von gemischter Nationalität, ein Menschenschlag, der sehr wesentlich und charakteristisch zum Stadtbild New Yorks gehört, waren die Freunde Rickys, der seinerseits noch immer als Laufbursche in einem Blumengeschäft tätig war. Die Bezahlung war schlecht, so erschreckend schlecht in der Tat, dass er sich vor unserer Ankunft oft die 5 Cent für die Untergrundbahn oder für eine Briefmarke nicht hatte leisten können. Unser Ricky, der verwöhnte, exzentrische Ricky aus der opulenten Villa am Isarufer, hatte gedarbt, Entbehrungen durchgemacht. Man sah es ihm an, er war mager geworden und die Züge hatten eine neue Schärfe. Dergleichen gab es also in dieser reichen, stolzen Stadt New York. Die Stadt der Prosperity, die Stadt der Hochhäuser, der Ziegfeld-Girls und geeisten Austern. Sie war also auch eine Stadt des Hungers und der Not. In den Bohemzirkeln, zu denen wir Zugang fanden, war freilich von Not nichts zu spüren. Man logierte in einem etwas italienisch anmutenden Viertel, Greenwich Village genannt, das fast ausschließlich aus behaglichen Studios, Ateliers und Speakeasies zu bestehen schien. Das Speakeasy, ein Lokal, wo angeblich oder im Prinzip leise gesprochen wurde, weil es dort verbotenen Wein und Schnaps zu trinken gab, war eine sehr wichtige Institution im Amerika der Prohibitionszeit. Es gab Speakeasies jeden Stils, in jeder Preislage. Am lustigsten ging es zu, wo die Literaten und Maler verkehrten. Und eben diese Kreise waren es, die wir am intimsten kennenlernten. Mein Verleger Horace Liveright war ein gewandter, unermüdlich dynamischer Führer durch den farbig amüsanten Dschungel von Greenwich Village. Er kannte alle, alle kannten ihn. Horace war mehr als nur ein einflussreicher Verleger, eine Stellung, die ihm an sich schon in diesem Milieu einen gewissen Nimbus verliehen hätte. Er war ein Charmeur, ein Menschenfänger, ein Original oder a Character, wie die Amerikaner einen solchen Kauz mit belustigter Sympathie zu nennen pflegen. Unser Agent gab sich alle Mühe, eine Vortragstournee für uns zu arrangieren, kam aber nicht so recht vorwärts. Ab und zu besuchten wir den braven Mann in seinem Büro, wobei uns auffiel, dass seine Miene von Mal zu Mal besorgter wurde. Schließlich hatte er genug und erklärte ohne Umschweife, dass er sich leider außerstande sehe, irgendetwas für uns zu tun. »Wenn nur euer Englisch etwas besser wäre«, jammerte er. Der Blick, mit dem wir ihm antworteten, muss sowohl mitleiderregend als auch drohend gewesen sein, denn unser Manager beeilte sich hinzuzufügen, »Natürlich bin ich mir ganz klar darüber, dass ich einen Vertrag mit Ihnen habe und dass Sie mich verklagen könnten, wenn ich es mir einfallen ließe, unseren Kontrakt ohne zwingenden Grund zu brechen. Mit solchen Dingen ist hier nicht zu spaßen.« Wir murmelten, dass man doch unter zivilisierten Leuten zu irgendeinem vernünftigen und fairen Kompromiss gelangen sollte, woraufhin der Brave eifrig nickte. »Eben, eben, ein Kompromiss. Unter zivilisierten Leuten, versteht sich. Lag mir auf der Zunge. $1,000. Scheint Ihnen das angemessen?« Er stellte einen Scheck aus, melancholisch, aber würdevoll und gelassen. Sein Lächeln war bekümmert, doch nicht ohne Güte, da er uns die Hand zum Abschied bot. »Wann gedenken Sie, nach Europa zurückzukehren?« fragte er väterlich. »Nach Europa?« Wir waren halb belustigt, halb angeekelt. »Europa kann warten«, riefen wir fröhlich. »Jetzt geht's zunächst einmal nach Hollywood.« Der gute Mann war baff, besonders da wir Hochgemut hinzufügten. »Und von dort aus werden wir unsere kleine Vortragsreise in die Wege leiten, denn wir haben die richtigen Verbindungen. Goodbye, Sir. The pleasure has been ours.« Es war eine lange Fahrt. Welch ein kolossales Land. Wir hatten es uns groß vorgestellt, aber doch nicht so groß. Die Enttäuschung begann in Los Angeles. Wie amorph und öde es wirkte nach der harten und dynamischen Schönheit von New York. Los Angeles ist keine Stadt, sondern ein enormes Konglomerat von Straßen, Gebäuden, Fahrzeugen, wimmelnden Menschenmassen. Eine Stadt ist ein Organismus, der um ein pulsierendes Herz, ein Zentrum herum allmählich gewachsen und geworden ist. Aber Los Angeles hat kein Zentrum. Los Angeles hat keine Struktur, keine Substanz, kein Gesicht. Es gleicht einem wuchernden Pilz, einer hypertrophierten Qualle, einem massiven Polypen, der seine Arme mit blinder Gier nach allen Richtungen streckt. Die Polypenarme sind Vorstädte, die sich der Meeresküste entlang und ins Land hinein endlos dehnen. Eine dieser Vorstädte ist Hollywood. Dorthin wollten wir. Der Name zog uns an wie ein Magnet. Das erste traute Heim, in welches der Zufall uns führte, war das von Emil Jannings, der damals auf dem Gipfel seines internationalen Ruhmes stand. Er empfing uns mit großer Jovialität. Ein munterer Fleischkoloss mit groben Zügen, deren expressive Beweglichkeit ihm eine Tagesgage von $1,000 einbrachte. Er hatte ein prächtiges Haus mit Swimmingpool, eigener Bar, einen Butler, der so würdevoll war, dass er nur flüstern konnte, einen Chow-Hund mit schönem Löwenhaupt, blauschwarzer Zunge und tückischen kleinen Augen, einen Papagei, der Obszönitäten kreischte, wer daran Anstoß nahm, wurde nicht wieder eingeladen, eine gutmütige Tochter und eine ungewöhnlich amüsante Frau, die früher unter dem Namen Gussie Hall in Berlin populär gewesen war. Gussies erster Gatte war Konrad Veit, der zu jener Zeit im amerikanischen stummen Film Triumphe feierte. Wir trafen ihn fast jeden Tag bei den Jannings und ließen uns von ihm das Filmgelände der Universal City zeigen, wo wir seine makabre Maske als L'Homme qui rit bewunderten. Sogar ohne solche Vermummung sah Conny Veit entschieden dämonisch aus. War übrigens in Wahrheit ein anspruchslos fideler, gutherziger und talentierter Bursche. Auch bei Jannings trug der äußere Schein, aber im umgekehrten Sinne. Wenn Conny aus professionellen Gründen auf dämonisch machte, so spielte Emil den Biedermann. Raue Schale, guter Kern. Etwas tollpatschig und ungehobelt, aber ein Herz von Gold. Es bedurfte eines geübteren psychologischen Blickes, als wir ihn damals hatten, um hinter dieser treudeutschen Fassade einen Charakter von kalter Schlauheit und rücksichtslosem Egoismus zu erkennen. Wir hatten uns das Leben in Hollywood zwanglos heiter vorgestellt. Ein naiver Irrtum, wie sich bald herausstellen sollte. Tatsächlich herrscht unter Filmleuten ein Zeremoniell von chinesischer Starrheit und Kompliziertheit, ein Kastensystem, welches nur Personen von gleicher Nationalität und ungefähr gleichem Einkommen miteinander in Kontakt kommen lässt. Ein gesellschaftliches Zentrum wie das Janningsche Haus, damals der quasi offizielle Treffpunkt der deutschen Filmkolonie, erwies sich als exklusiver als irgendein aristokratischer Salon. Niemand hatte dort Zutritt, der nicht eine Wochengage von mindestens $1,000 aufweisen konnte. Erika und ich wurden als drollige Passanten geduldet, aber nicht ernst genommen. Zu den regelmäßigen Gästen gehörten, außer Veit, der österreichische Dramatiker Hans Müller, ein Mann von bemerkenswertem Witz und Temperament, mit dem wir uns herzlich anfreundeten, und der sehr kapriziöse und empfindliche, sehr gefallsüchtige Dichterregisseur Ludwig Berger mit seinem Bruder Bamberger, dem sogenannten Bam. Weiterhin der Regisseur Murnau, lang und schweigsam, außerordentlich begabt, von nicht unberechtigter und nicht unsympathischer Arroganz. Der Regisseur Ernst Lubitsch, dessen Komödien noch heute zum reizvollsten zählen, was der amerikanische Film jemals hervorgebracht hat. Die schon etwas ramponierte Lia de Putti, Emils Partnerin in dem unvergesslichen Film Varieté, und noch einige andere von ähnlichem Rang. Manchmal gesellte sich eine erstaunliche junge Person zu unserem Kreis, unangemeldet meist, oft erst zu später Stunde. Man saß beim Whisky auf der Terrasse nach dem Abendessen. Plötzlich war sie da. Eine atemberaubende Erscheinung, die sich durch die duftende Dunkelheit des Gartens stolzen und schleppenden Schrittes auf uns zubewegte. Sie war barhäuptig und trug einen offenen Regenmantel, dazu Sandalen ohne Absätze. »Ich bin ja so furchtbar müde«, rief sie uns statt eines Grußes mit tiefem Klageton zu, den Vokal in müde, melodisch dehnend, wobei sie sich auch schon in einen Sessel warf. Abgewendeten Hauptes, die Mundwinkel tragisch gesenkt, verlangte sie einen Schnaps. Aber einen großen, Emil, einen doppelten. Ihr Antlitz unter der Löwenmähne war von verblüffender Schönheit. Das schönste Gesicht wollte mir scheinen, das ich jemals gesehen. Und in der Tat ist mir ein schöneres bis auf den heutigen Tag nicht begegnet. Sie hatte die Marmorstirn einer trauernden Göttin und weite Augen voll goldener Dunkelheit. Die langen, geschwungenen Brauen waren sorgfältig rasiert und nachgezogen, die blauen Schatten auf den Lidern waren künstlich vertieft. Im Übrigen aber benutzte sie keine Schminke, nicht einmal Lippenrouge, weshalb denn auch ihr Mund sehr blass erschien. Ein blasser, großer, trotziger Mund von unvergleichlicher Zeichnung in einem blassen, groß und kühn modellierten, trotzig schwermütigen Antlitz. Emil erzählte uns, dass sie eine Schwedin sei, erst kürzlich aus Europa eingetroffen. Einer ihrer Landsleute, der bekannte Regisseur Maurice Stiller, hatte sie nach Hollywood gebracht. Stiller war nach Schweden zurückgekehrt und dort gestorben, während sein Protégé an der kalifornischen Küste zurückblieb. Allein mit ihrer erstaunlichen Schönheit und mit ihrem künftigen Ruhm. »Das Mädel wird ein Bombenerfolg«, prophezeite Emil mit fachmännischem Respekt. »Die setzt sich durch, wartet nur. In 2 bis 3 Jahren kennt die ganze Welt ihren Namen.« Ihr Name war Greta Garbo. Erika schrieb emsig Briefe an zahlreiche Organisationen und Individuen, die unserer Ansicht nach als Interessenten für unsere Vorträge in Frage kamen. Ich nicht minder emsig schrieb Artikel für die deutsche Presse. Erika weigerte sich kapriziöserweise, ihrerseits Artikel zu schreiben. Es gebe schon genug Schriftsteller in der Familie, behauptete sie eigensinnig, und sie sei nun einmal Aktrice von Beruf. Woraufhin ich nur mitleidig kichern konnte, armes Ding, dir wird's auch nicht erspart bleiben. Das Schriftstellern meine ich. Es ist der Familienfluch. Es gab vieles, worüber sich schreiben ließ, sogar abgesehen vom Reich der belebten Schatten und fabelhaften Gagen. Ich schrieb über ein großes Fußballmatch in Pasadena und über einen Boxkampf in Los Angeles. Was mich am Fußball amüsierte, war nur das brüllende, sinnlos erregte Publikum, während ich den Boxkampf, einen der wenigen, denen ich jemals beiwohnte, einfach abscheulich fand. Ich schrieb über die Wiedertäuferin Aimée McPherson, die im Angeles-Tempel eine Riesenzuhörerschaft mit ihrer Mischung aus echter Ekstase und frechem Humbug in hysterische Raserei versetzte. Und ich schrieb über den großen Romancier Upton Sinclair, der uns auf seine geduldig-pädagogische Art die fundamentalen Probleme amerikanischer Ökonomie und Psychologie begreiflich zu machen suchte. Wir hatten ursprünglich vorgehabt, uns nur ein paar Wochen in Hollywood aufzuhalten. Aber aus den Wochen wurden Monate. Wir bemerkten es kaum. Hollywood hat eine sonderbare Wirkung auf den Zeitsinn des Besuches. Es ergeht einem dort beinahe wie im Zauberberg. Liegt es am gleichmäßigen Wetter, am monotonen Glanz des kalifornischen Himmels? Wie dem auch sei, man vergisst, dass die Zeit vergeht. Oder man realisiert doch nicht, wie geschwind sie vorüberfliegt. Wer wollte an Weihnachten denken, in einem Klima, das uns gestattet, jeden Tag im Ozean zu schwimmen, ob es nun Dezember ist oder Juli? Und doch, da war es unversehens herangekommen. Das bunte, laute Christmas oder Xmas von Hollywood. Mit seinem künstlichen Schnee, seinen grellen Blumengirlanden und den dummen Kolossalporträts des Santa Claus, die einem aus jedem Schaufenster von Dächern und Plakaten entgegenschmunzelten. Es war das erste Weihnachten, das Erika und ich fern vom Elternhaus verbringen sollten. Uns war etwas bang zumut, besonders da wir wieder einmal schlecht bei Kasse waren. Ja, wir hätten uns nicht einmal eine Weihnachtsdepesche an die lieben Eltern leisten können, wenn Erika nicht auf den kuriosen und doch auch wieder naheliegenden Gedanken verfallen wäre, mit ihrem besten Stück zum Versatzamt zu eilen. Es war das von mir einst so töricht missbilligte Pelzcape, das sich jetzt in der Stunde der Not als unsere Rettung erwies. Aber die Summe, die es brachte, langte nur gerade für das launige Kabel nach München und für einige vitale Anschaffungen. Kein Cent blieb für die Hotelrechnung, die im Lauf der unbemerkt vorüberhuschenden Monate beunruhigend angewachsen war. Der Hotelmanager, anfangs so verbindlich, hatte uns schon eine eher peinliche Visite abgestattet. Mit einem großen Aufwand an nervöser Beredsamkeit suchten wir ihn davon zu überzeugen, dass er sich doch bitte ja nicht sorgen solle. Schließlich seien wir 2 sehr feine und berühmte junge Menschen. Und wenn wir die Begleichung unserer lächerlichen kleinen Schuld etwas verzögerten, so müsse er das eben als eine Künstlerlaune begreifen und verzeihen. Aber der Herr von der Direktion hatte wenig Sinn für unsere Kapricen. »I want my money«, sagte er mit hässlichem Eigensinn. »Or else«, woraufhin er uns verließ. Seine Stimme hatte gar nicht nett geklungen. »Wie wär's mit einem Telegramm«, schlug Erika träumerisch vor. »Man könnte ein wirkungsvolles Telegramm aufsetzen.« Dies konnte nicht umhin, mir einzuleuchten. »Ausgezeichnet«, sagte ich und fügte mit feierlichem Nachdruck hinzu, Wer nicht telegrafiert, kriegt nichts. Ein schönes altes Wort, nickte Erika. An wen wollen wir telegrafieren? Nicht an die Eltern, sprach ich dezidiert. Das wäre fantasielos und ärgerniserregend. Auch die Urgreise dürften kaum in Frage kommen. De facto hatten wir einander versprochen, auf dieser ganzen unseren Verhältnissen so gar nicht entsprechenden Fahrt, die unseren finanziell nicht in Anspruch zu nehmen. Ein Vorhaben, dem wir selbst in den prekärsten Situationen energisch treu blieben. Wir versanken in nachdenkliches Schweigen, bis Erika mit forcierter Munterkeit vorschlug, zunächst lass uns das Christfest begehen. Weihnachtsabend bei Jannings war eine große Affäre, zugleich traulich und opulent. Indessen hätten wir unseren Freunden um ein Haar das ganze Fest verpatzt. Oder vielmehr, es war die zügellose Fantasie des Zeichners Adrian, durch die das fröhliche Beisammensein gefährdet wurde. Gilbert Adrian, ein junger Künstler von originellen Gaben, später sehr erfolgreich als Modezeichner, mit dem wir uns in Hollywood angefreundet hatten, war liebenswürdig genug gewesen, uns eine Zeichnung als Weihnachtsgeschenk für Madame Jannings zu versprechen. Es sollte ein Blumenstück sein oder eine flotte Karikatur, irgendetwas harmlos Dekoratives. Am späten Nachmittag des 24. Dezember, kurz vor Beginn der Party im Hause Jannings, sprachen wir bei Adrian vor, um die versprochene Gabe in Empfang zu nehmen. »Da seid ihr ja, Kinder«, rief Freund Adrian aufgeräumt, »und da ist das Geschenk für eure Gassi. Ich habe mir die größte Mühe gegeben.« Es war so niedlich verpackt, dass wir zögerten, es zu öffnen, und mit unserem verhüllten Schatz von dannen eilten, nicht ohne erst Freund Adrian dankbar auf beide Wangen geküsst zu haben. Aber im Taxi, nur 2 Minuten von Emils Haus, wurden wir doch von Neugier überwältigt und beschlossen, einen Blick auf unsere Gabe zu werfen. Hastig entfernten wir die bunten Seidenpapiere und fielen fast in Ohnmacht vor Entsetzen. Es war ein pornografisches Meisterwerk, was wir in den Händen hielten, eine phallische Komposition im besten Birdsley-Stil. Sehr anmutig, sehr gekonnt, aber absolut unmöglich. Einer deutschen Mutter zum Christfest mit solcher Obszönität zu kommen, welch eine Idee. Dass wir nun mit leeren Händen erscheinen mussten, war schlimm genug, aber noch mehr beunruhigte uns die Frage, was nun mit dem anrüchigen Gegenstand geschehen sollte. Auf keinen Fall wollten wir ihn wegwerfen, er war viel zu hübsch. So blieb denn nichts anderes übrig, als das skandalöse Produkt diskret im Garten unter einem Blütenbusch zu verstecken. Alles klappte vorzüglich. Gassi lächelte mild, als wir unsere Entschuldigungen stammelten, die Handarbeiten nicht zur Zeit fertig geworden, die Nachtmütze, die Pantoffeln, alles noch im Werden begriffen. Es herrschte vollkommene Harmonie, richtige Weihnachtsstimmung. Bis Emil bald nach Tische die unheilvolle Idee hatte, einen kleinen Spaziergang durch den Garten zu unternehmen. Und was war es, was er hinter seinem schönsten Rosenbusch entdeckte? »Wem gehört dieser Unflat?« So furchtbar klang seine Frage, dass wir erröteten und gestanden. Seine Miene lief purpurn an, während seine Augen vor Zorn winzig wurden. »Das ist also die kleine Handarbeit, die ihr für meine Auguste vorbereitet habt«, sprach er mit drohend gesenkter Stimme. »Eine reizende Überraschung. Sehr taktvoll, muss ich sagen. Ein brillanter Scherz, nicht wahr, Auguste?« Dass er seine Frau Auguste nannte, unterstrich den Ernst der Situation. Er gebrauchte diesen Namen nur bei sehr schlimmer und dramatischer Gelegenheit. »Sehr komisch. Sehr charmant«, fuhr er mit schrecklichem Sarkasmus fort, wobei seine Stimme allmählich lauter wurde. »Besonders geschmackvoll, wenn man bedenkt, dass es ein junges Mädchen hier im Hause gibt.« »Ruth Maria, wo bist du?« brüllte er unvermittelt, wie in plötzlicher Angst. War dem lieben Kinde etwas zugestoßen? Hatten Scham und Empörung das empfindsame Geschöpf aus dem Hause getrieben? Aber da war sie ja. Sie saß auf dem Sofa, stillvergnügt in den Anblick von Adrians gewagtem Scherz vertieft. »Was ist denn los, Papa?« Ihre Stimme klang faul und schläfrig. Man hatte den Eindruck, dass sie gleich zu schnurren anfangen werde, wie eine große Katze. »Ist doch ein reizendes Bild. Und so weihnachtlich. Ich behalte es gerne, wenn die Mutter es nicht haben will.« Die ganze Gesellschaft brach in ein homerisches Gelächter aus, dem auch der eben noch so ergrimmte Emil sich wohl oder übel anschließen musste. Greta Garbos Lachen war kehlig und sonor, wie das tiefe Gurren einer magischen Taube. Lia de Putti kreischte vor Fröhlichkeit, Conny Veit wieherte. Murnau brüllte, Lubitsch meckerte. Der heitere Aufruhr erreichte seinen stürmischen Höhepunkt, als Madame Jannings ihrer Tochter das Bild entriss und mit großer Entschiedenheit erklärte, dass sie sich niemals unter keinen Umständen von einem so schönen künstlerischen Besitz trennen würde, nicht für alle Juwelen der Mary Pickford.